blondes Haar. Judy ist so wunderbar. Judy ist das allerschönste Girl, das es gibt auf Erden. Judy ist wie keine andere, die ich jemals vorher kannte. Jeder, der sie nur von weitem sieht, ist sofort nach ihr verrückt. Judy, my love, alles gebe ich dir. Judy, my love, geh mit mir, nur mit mir, geh mit mir. Judy hat so einen schönen Mund, sie ist süß, sie ist jung. Judy ist das allerschönste Girl, das es gibt auf Erden. Jeder, der mit ihr zusammen war, schwärmt von ihr und ihrem Kuss. Keine Macht der Welt trennt mich.